Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Frequency wird's diesmal etwas schmutzig, rau und auch staubig, könnte man sagen. Los geht's mit einer Prise Punkrock, Blues und Rock'n'Roll und nach wird's dann etwas poppiger und schließlich zum Ende hin elektronisch. Soweit die kleine musikalische Skizze für die nächste Stunde. Den Anfang macht eine britische Band, die sich selbst zwischen Punk, Indie und Hardcore verortet. Wir hören Bird Calls. Fortnum & Mason von der Londoner Band Bird Calls. Falls ihr jetzt denkt, das klingt irgendwie nach Punkrock aus den Staaten, dann habt ihr gar nicht so ganz Unrecht, denn dieser Song ist Teil einer Split-Single mit den Small Bones aus den USA. Die sind wiederum Teil des Quote-Unquote-Kollektivs aus New York, so eine Art Punkrock-Netlabel, das ich auch schon öfter mal hier in der Sendung vorgestellt habe. Musik von Bird Calls findet ihr bei Bandcamp unter CC-Lizenz und Links dorthin gibt's wie immer auch auf der Facebook-Seite dieser Sendung. Die findet ihr unter facebook.com/frqradio. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass es rau und staubig wird, und der folgende Song, der steht so ein bisschen sinnbildlich dafür. Blues meets Desert Rock, staubiger geht's kaum. The New Sensation von Spy Sound Music. You say you want it, you want salvation. Get the radio. Swerin, ein ganz wunderbares Trio aus New York. Kenosha heißt der eben gehörte Track und er ist Teil ihrer aktuellen EP. What a Dump, so heißt die EP, die die Band zurzeit auf einer US-Tour präsentiert. Und jetzt geht's aus den USA wieder zurück nach Europa, auch wenn sich die Briten ja eigentlich immer gerne als eigenen Kontinent verstehen. Die nächste Band jedenfalls kommt aus London, Young Romans, ein junges Duo, das die 80er scheinbar nur aus dem Fernsehen kennt und deshalb eine ganz eigene Interpretation des 80er-Klangs entwickelt hat. Wir hören Follow on Your Own, die brandneue Single von Young Romans, frisch erschienen beim Netlabel Eardrums Pop. I found it hard to watch you change, change your mood again. I borrow thoughts unto myself. You're Meyerloss von den Schweden Emerald Park aus Malmö, der heimlichen Hauptstadt Schwedens, zumindest was die kleinen, feinen Bands angeht. Die werden immer wieder mal an die Öffentlichkeit gebracht, unter anderem von dem hervorragenden Netlabel 23 Seconds. Die aktuelle Veröffentlichung dort ist eine Compilation, die ein musikalisches Zwischenfazit des bisherigen Jahres darstellt. 8 Songs aus 8 verschiedenen Veröffentlichungen des Labels sind da drauf, mit dabei eben auch Emerald Park. Von einer ganzen Labelsammlung und einer Gruppe von verschiedensten Bands kommen wir nun zu einem musikalischen Einzelgänger, Aidan Knight. I push the needle through, knitting something nice for you. Guess I always should measure twice with eyes and wood. I push the needle through in hopes of finding something beautiful. Felt the lines go through the wall. Felt them giving, push and pull. Thank you. Knitting Something Nice for You von Aiden Knight, ein junger Künstler aus British Columbia, Kanada. 2010 erschien sein Debütalbum Versicolor. Der eben gehörte Song ist auch darauf zu finden. Und der hat den Machern von Siglibrenbip.fr auch ganz gut gefallen. Das ist wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, aber ein schrecklicher Name. Dahinter verbirgt sich ein wirklich engagiertes französisches Musikarchiv für NetAudio und NetLabel-Tracks. Und die haben den eben gehörten Song auf eine aktuelle Compilation gepackt. 16 Songs sind drauf und von der Compilation werden wir auch noch das ein oder andere Stück hören. Aber erst ein kleiner Abstecher in ruhige Folk-Klänge. Englischer Gesang aus Spanien und portugiesische Klänge aus New York. Wir hören Sexy Bicycle und Maya Soloway. Some corner of the city. Waiting for you inside of this deep sea river. I was searching the truth. Where are you? Dança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar os músicos brasileiros que me deixam me petar. Dança, toca, para que lembremos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria. No movimento posso criar meu mundo. Beleza, hoje ficar a rainha de tudo que parece oscuro, mas sem poder pra iluminar. A dança toca para que lembramos da vida, a chorar sonha para que lembremos a alegria. E quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em tristeza e alegria, não são separados. É dessa maneira de amar no mundo. A dança toca para que lembramos da vida, a chorar sonha para que lembremos a de alegria. A dança toca para que lembramos da vida, a chorar sonha para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos, ale, ale, ale, ale, para que lembremos, ale, alegria. A Vida von Maya Soloway aus Brooklyn, New York. Zwei Alben hat die Sängerin und Multiinstrumentalistin frei im Netz veröffentlicht. A Vida stammt von ihrem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2011. Davor gehört Sexy Bicycle, ein Duo aus Barcelona, das seine Musik bei Facebook als Antifolk bezeichnet. The River heißt die Debüt-EP, veröffentlicht von der Band selbst in kompletter Eigenregie, und zwar bei der Musikplattform Bandcamp. 4 Stücke sind drauf, die allesamt wirklich sehr zu empfehlen sind. Links gibt's wie immer am Blog zur Sendung frequency.posterous.com oder auch auf Facebook/FRQ Radio. Lock. Glimmer von Garmisch, eine fünfköpfige Band aus Schweden, schon wieder aus Malmö. Über Umwege fanden sie ihren Weg in die USA, zumindest was den Ort der digitalen Veröffentlichung angeht. Das Net-Audio-Magazin und Net-Label Block Sonic hat das selbstbetitelte Album der fünf Schweden veröffentlicht, samt 22-seitigen Booklet und Artwork als PDF. Electrically Charged Pop Goodness, so nennt das Label diese Release. Pop Goodness, das passt auch hervorragend zur nächsten Band, Shenandoah and the Night aus New York. Wir hören So Fine, der orchestrale Pop-Opener einer wieder einmal selbstbetitelten Debüt-EP. Viel Spaß. Why do you love you? So proud of you. Lively mind. Warmth inside. Thank you. To Break a Broken Heart von Mononome, ein meist instrumental operierender Hip-Hop-Künstler aus Griechenland. Und wer sich in der Netlabel-Szene etwas auskennt, der kann diesen Sound auch sofort einem ganz bestimmten Netlabel zuordnen, Dusted Wax Kingdom. Absolut erstaunlich, wie sehr dieses Netlabel ein immer wieder erkennbares Sound-Universum mit seinen Kurationen geschaffen hat. The Secret Melody heißt die passende EP zum Song von eben. Die mittlerweile 143. Release ist das bei Dusted Wax. Nicht ganz so homogen im Sound, aber trotzdem immer wieder eine Empfehlung wert ist das Netlabel Bad Panda Records. Das hier ist eine der aktuellen Veröffentlichungen, Amsterdam von Lasers. Lasers war das, ein in Holland lebender Portugiese, der eine Handvoll europäischer Hauptstädte vertont hat. Amsterdam war eben zu hören, außerdem sind noch Paris, Berlin und Porto auf seiner Lasers EP. Und weil Städte ja von jedem etwas anders wahrgenommen werden, hat er auch noch einige Remixe der Städte-Tracks anfertigen lassen. Insgesamt sind 11 Songs auf der Lasers EP zu finden bei Bad Panda Records. Bunt und vermischt geht's auch weiter. Wir hören ein Stück aus dem Color Codes Album von Red Box Recorder. Hier der Track The King's English. We'll be right back. Forest von Mizukis Last Chance, ein Künstler aus Schottland, der hier ganz wunderbar 8-Bit-Sounds, wie man sie aus alten Spielekonsolen kennt, mit modernen Dubstep-Klängen vermischt. Absolut clubtauglich das Ganze. Music that will kick your soul off, so beschreibt der Künstler seinen Sound. Und damit die Seele nicht ganz aus dem Körper gehauen wird, gibt's jetzt am Ende nochmal entspannt ruhige Töne. Ein net Audio-Klassiker, zumindest für mich. Petra 1AM von The Incognito Traveler. Der Song hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Am 1. August 2007 ist er erschienen und jetzt von dem französischen Netzmusikportal, dessen Namen ich wirklich nicht aussprechen kann, wurde er wieder ausgekramt. siglibrenbib.fr. Links wie immer auch im Netz. Und damit sage ich, Christian Grasse, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.